Erster lobt den Herrn. Lobt den Namen des Herrn. Ihr Diener des Herrn, lobt ihn. Zweiter, ihr steht im Haus des Herrn. Ihr seid in den Höfen seines Tempels. Dritter, lobt den Herrn, denn er ist gut. Singt Lieder für seinen Namen. Vierter, der Herr hat Jakob gewählt. Er hat Israel als sein eigenes Volk ausgesucht. Fünfter, ich weiß, dass der Herr groß ist. Unser Herr ist mächtiger als alle Götter. Sechster, der Herr tut alles, was er will. Er wirkt im Himmel und auf der Erde. Siebter, er lässt Wolken aufsteigen. Er macht Regen und Blitze. Er schickt den Wind. Achter, er tötete die ersten Kinder in Ägypten. Er tötete auch die ersten Tiere. Neunter, er tat Wunder in Ägypten. Er kämpfte gegen den Pharao und seine Diener. Zehnter, er besiegte viele Völker. Er tötete starke Könige. Elfter, er besiegte Sihon und Og. Er besiegte alle Könige in Kanaan. Zwölfter, er gab ihr Land seinem Volk Israel. Jetzt gehört das Land den Israeliten. Dreizehnter, Herr, dein Name bleibt für immer. Die Menschen werden dich nie vergessen. Vierzehnter, der Herr hilft seinem Volk. Er ist gut zu seinen Dienern. Fünfzehnter, die Götter anderer Völker sind aus Silber. Menschen haben sie aus Gold gemacht. Sechzehnter, sie haben einen Mund, aber sie sprechen nicht. Sie sehen nichts. Siebzehnter, sie haben Ohren, aber sie hören nicht. Sie atmen nicht. Achtzehnter, die Menschen, die sie machen, werden wie sie. Das gilt für alle Gläubigen. Neunzehnter, ihr Leute von Israel, lobt den Herrn. Ihr Priester, lobt den Herrn. Zwanzigster, ihr Diener Gottes, lobt den Herrn. Alle, die ihn ehren, lobt ihn. 21. Lobt den Herrn auf dem Berg Zion. Er wohnt in Jerusalem. Lobt ihn.